Okay, dann begrüße ich euch ganz herzlich zur Veranstaltung hier im Laden zum Vortrag mit Felix Klopetek über Heinz Langerhans und den Stalinismus. Der Vortrag ist Teil einer Veranstaltungsreihe Kunstspektakel und Revolution. Die findet seit 2009 jährlich in Weimar statt mit immer wieder verschiedenen Themenschwerpunkten. Es geht, also die allgemeine thematische Klammer ist so das Verhältnis von Ästhetik und Gesellschaftskritik, wo es vor allen Dingen so immer darum ging, in der Kunstgeschichte nach radikalen Strömungen Ausschau zu halten, die irgendwie so Überschneidungen haben mit revolutionären Bewegungen. Und ein anderer Strang ist auch sowieso so ein bisschen nachzuspüren der Geschichte der revolutionären Bewegung und der Geschichte der Arbeiterbewegung. Und Heinz Langerhans passt insofern vielleicht mit rein in dieses Avantgarde- und radikale Kunstthema, als dass er als Kommunist auch immer wieder Gedichte geschrieben hat. Und in dem Buch, das Felix über Heinz Langerhans rausgegeben hat, schreibt er, dass eigentlich für Heinz Langerhans die verdichtete Form charakteristisch ist und vielleicht seine Gedichte auch sozusagen sein zentrales Ausdrucksmittel gewesen sind. Darüber hinaus hat diese Veranstaltung, fügt sich so ein bisschen ein in das, was so die letzten Jahre passiert ist. Wir haben im letzten Jahr im Rahmen der Reihe ein Wochenendseminar gemacht zur Geschichte der Oktoberrevolution und haben da versucht, uns eben so, ja, so ein bisschen die historischen Knäuel der Oktoberrevolution für uns auseinanderzunehmen und haben dann im Anschluss an das Seminar gemerkt, okay, wir müssten jetzt eigentlich weitergehen und uns auch mit den Entwicklungen danach in der Sowjetunion auseinandersetzen und vor allen Dingen mit dem Stalinismus und der Stalinisierung. Und deswegen finden dieses Jahr im Rahmen der Reihe halt so zwei Wochenendseminare statt, einmal eben zu Heinz Langerhans und einmal noch ein Seminar, wo es explizit auch um die politische Ökonomie des Stalinismus geht. Und ja, sozusagen das Anliegen ist, eine kommunistische Kritik des Stalinismus zu formulieren, und wenn man sich selber in diese revolutionäre kommunistische Tradition irgendwie stellt, sich auch diesem Thema zu stellen und das aufzuarbeiten und zu gucken, was hat das mit der eigenen Geschichte zu tun und wie muss man kritisch selber auch damit umgehen. Der Vortrag heute ist quasi Auftaktveranstaltung zu einem Wochenendseminar. Auch manche sind vielleicht da, um sich nur den Vortrag anzuschauen. Andere haben sich angemeldet für das Wochenendseminar, das mit Felix dann ab morgen stattfindet. Genau, dazu können wir uns vielleicht irgendwie im Anschluss auch nochmal in so einer organisatorischen Runde zusammenfinden, die Leute vor allem, die Pennplätze brauchen, dass wir uns da so ein bisschen verabreden und gucken, wie die Leute jeweils zu ihren Übernachtungsplätzen finden. Genau. Ansonsten zu Felix, der lebt in Köln, arbeitet in der Kölner Stadtrevue, was irgendwie so eine Kulturzeitschrift für Köln ist, und darüber hinaus beschäftigt er sich immer wieder eben mit der Geschichte des Linkskommunismus und Rätekommunismus, hat sich so ein bisschen verdient gemacht in so einer Reihe im Unrast Verlag Dissidenten der Arbeiterbewegung. Und im Rahmen dieser Reihe ist auch sein Buch zu Heinz Langerhans erschienen. Und würde sagen, alles Weitere zu Heinz Langerhans kannst du gleich erzählen. Ich gebe noch zwei Sachen rum. Einmal eine Teilnehmerinnenliste von der Rosa-Luxemburg-Stiftung, die das Wochenendseminar fördert, wo ihr gerne eure Namen eintragen könnt. Und zum anderen eine kleine Spendendose. Es gibt zwar eine kleine Förderung von der Rosa-Luxemburg-Stiftung, aber wir müssen selber aufkommen quasi für die Fahrtkosten für Felix und für so eine solidarische Raummiete. Für die Leute, die morgen auch beim Seminar dabei sind, können wir nochmal extra irgendwie über so Spende und Finanzen reden. Aber genau, wäre cool, wenn ihr was reingibt und die Spendenlose rumgibt. Soweit. Ja, danke schön. Sag mal, wie hieß nochmal, sag nochmal einmal bitte den Titel des Vortrags für heute. Der Terminor, den es nie gab, ist der Titel von dem ganzen Wochenende. Von dem ganzen Wochenende? Ja, da ging so ein bisschen das rheinische Temperament mit mir durch, wo man, man sagt ja, im Rheinland neigt man immer zu theatralischen Übertreibungen, sagt man. Den es nie gab, genau. Ich las das nämlich, dachte mir, oh Scheiße. Also weil den es nicht gab, das wäre korrekter gewesen. Ne? Den es nie gab, das ist so ein bisschen pathetisch. Den es nie gab. Also den es eigentlich, sollte es heißen, aber es rutscht mir immer so durch, ne, wenn ich sowas schreibe, den es nicht gab, das wäre das Korrekte gewesen. Und ich merke, es gibt offensichtlich keinen, das weißt du besser, gibt es Trotzkisten in Weimar? Ja? Ich weiß nicht, ich kenne keinen. Offensichtlich nicht, weil Thermidor, darum geht es nämlich gleich so ein bisschen, das ist... Und es ist ein Schlüsselbegriff in der trotzkistischen, im trotzkistischen Narrativ, in der trotzkistischen Strömung, Theorie, Milieu, wie auch immer. Und ja, und wenn man eine Veranstaltung dann so nennt und sagt, den Thermidor, den es nie gab, müsste das eigentlich die Trotzkisten triggern, weil das wäre ungefähr so, als würde in Veranstaltungen stattfinden, irgendwie das Kapital, ein schlechtes Buch oder so. Ne? Also es ist ein Schlüsselbegriff, ein Dreh- und Angelpunkt des trotzkistischen Denkens. Darum geht es heute hier beim Vortrag. Da haben wir uns missverstanden, glaube ich, nämlich eigentlich nichts mit dem Workshop zu tun hat. Ich hatte das so abgespeichert, dass es, weil ihr hier auch so ein bisschen diese Veranstaltungsreihe macht, zum Thema, du hast es ja eigentlich alles gerade schon gesagt, auch zum Thema Stalinismus und stalinistische Kritik, dass das so ein bisschen abgetrennt ist von einem Workshop. Und der Langerhans und auch die Biografie von Langerhans oder Einblicke in die Biografie, das findet alles morgen statt. Ich gehe aber schon oder ich möchte dann auch in der Chronologie heute Abend dann auf Heinz Langerhans enden und werde auch was aus dem Buch, ein paar Passagen vorlesen, wo es auch um seine Einschätzung des Stalinismus geht. Aber tatsächlich, und ich habe mich dann wie das Leben so spielt, habe ich mich dann in der Vorbereitung sehr auf Trotzki konzentriert und auch mich so ein bisschen auch verloren. Und Trotzki ist es ja so, ich glaube, dass er, zumindest ist es bei mir so, dass er so ein bisschen darunter, dass die Figur und ihre Rolle heute, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, so ein bisschen darunter leidet, dass er so Trotzkisten was Abschreckendes sind oder was Nerviges oder irgendwie was, was auch so ein bisschen anachronistisch und zeitgemäß wirkt. Und das färbt dann halt auf Trotzki ab und denk mal, es ist so interessant, es ist so lohnenswert, sich mit ihm auseinanderzusetzen. Und es war auch so ein bisschen für mich so eine Entdeckung. Und ja, tatsächlich. Wobei interessanterweise nicht so sehr die Ergebnisse seines Denkprozesses das Interessante ist und die Schlüsse, zu denen er kommt, sondern seine ganze Rolle, also nicht der Schluss, sondern gewissermaßen das, was zu diesem Schluss drängt oder was auf diesen Schluss, zu diesem Schluss führen soll, das ist das Interessante. Also es ist so ein sehr, sag ich mal, symptomatisches, kann man das sagen, so ein sehr symptomatisches Schreiben. Und es ist eine sehr, sehr, in der Tat, eine sehr faszinierende Figur. Und vielleicht die Figur ist interessanter als das, worauf sie hinaus will oder das, was sie für oder ihre Schriften für heutige Trotzkisten bedeuten. Ja, ich lese mal was vor. Also ich werde so ein bisschen, ihr merkt es schon, ich möchte so ein bisschen Material ausbreiten, weil eigentlich so die Grundthese könnte man auch in fünf, also was ich eigentlich zeigen möchte, könnte man eigentlich auch so in 5 Minuten packen. Und diese 5 Minuten wird es auch gewissermaßen geben, mittendrin. Aber ich möchte auch das nochmal so ein bisschen auffächern, weil man sich tatsächlich, auch wenn das wirklich weit weg ist, sich nochmal in eine andere Welt begibt, auch eine sehr rätselhafte Welt, in der die Protagonisten oder zum Beispiel hier Trotzki als jetzt der Hauptprotagonist auch dieses Abends die ganze Zeit Klarheit, Übersicht, Überblick behauptet und vielleicht auch wirklich mehr weiß, als er auch schreibt und gleichzeitig aber das alles so was rätselt. Das hat so die Aura etwas von etwas Rätselhaften, etwas, ja, wir hatten das gerade in einem anderen Zusammenhang, ne? So auch etwas Befangenes. Nur mal so, und es ist so gespensterhaft, verfolgt einen das so ein bisschen bis heute, oder man kann sich das so zulassen. vor die junge Welt hat ja am Wochenende immer so eine Rubrik, wo sie so Zitate von oder so Textpassagen von so Klassikern, ne, Lenin, Marx, Engels, immer Lenin, Marx, Engels, bringt, die dann irgend so einen aktuellen oder mit Hilfe dieser Klassiker-Zitate soll so ein Schlaglicht auf Aktuelles geworfen werden. Ich weiß nicht, ob ihr Junge Welt lest. Liest jemand? Ah, okay. Und sie hatten was von Lenin über den Polenfeldzug der Roten Armee 1920 und das auch mit einem sehr, sehr bekannten Bild bebildert. Es ist ein Bild, wo Lenin so engagiert in die Masse brüllt, also eine große Masse von Leuten, ein kleines Podest, auf dem Lenin steht und mit großer Geste, die hatten ja keine Mikrofone, deshalb haben die alle so diese Gesten, spricht er zu den Leuten. Und dieses Bild ist insofern ein Jahrhundertbild, weil eigentlich rechts neben ihm, also aus unserer Sicht, rechts neben ihm Trotzki steht. Und es ist deshalb zu einem Jahrhundertbild geworden, weil Trotzki wegretuschiert wurde. Also eine der bekannten stalinistischen Bilderfälschungen. Und was macht die junge Welt? Sie nehmen das Bild, auf dem Trotzki wegretuschiert ist. Und das triggert natürlich sofort meine Paranoia. Man könnte einfach sagen, ja, da hat jetzt keiner drüber nachgedacht und so. Die haben vielleicht aus einem alten DDR-Geschichtsbuch eingescannt oder so, ne? Ich traue aber natürlich der jungen Welt auf jeden Fall zu, dass das auch ein boshafter Scherz war, den Eingeweihte sofort erkennen. Also, dass wir nehmen natürlich das Bild, auf dem Trotzki wegretuschiert wurde. Ja, die Szene spielt, nur um nochmal so ein bisschen das deutlich zu machen, wovon die Rede ist und wie viele Leute das berührt und bewegt hat und was es auch so für so eine Ausstrahlung und Wucht hatte. Die Szene spielt auf dem Roten Platz vor dem Kreml, also dem Roten Platz, wo sich bis heute die bekannten russischen, vorher sowjetischen Staatsführer inszenieren. Und es ist der dritte Jahrestag der Oktoberrevolution, also 1920, Oktober 1920, beziehungsweise da ist dann schon der neue Kalender eingeführt worden. Ist ja dann eigentlich im November, ne? Der 6., glaube ich. Und das ist aus einem Korrespondentenbericht eines westeuropäischen oder deutschen Reporters, der diese Atmosphäre da einfängt. Abseits gewahrte man ein Zelt mit einer roten, also von dem großen Aufmarsch, gewahrte man ein Zelt mit einer roten Standarte und einer Schildwache, das improvisierte, also nachgebaute, authentische Feldquartier Trotzkis. Man wartete auf sein Erscheinen. Man hatte Zeit, die vorbildliche Ordnung der Regimenter zu bewundern. Ordonnanzen galoppierten hin und her, alles klappte. Alle Offiziere und Soldaten der Roten Armee trugen asiatisch anmutende, nach oben spitz zulaufende Mützen, überall der rote Sowjetstern auf Brust und Ärmel. Am Ende des Roten Platzes blickte man auf die bunt schillernde Kirche des heiligen Basilius. Am Fuße dieser Kirche lagerte ein großer raupenartiger Ballon mit rotem Sowjetstern verziert. Er stieg später in die Lüfte und schwebte über der Parade. Plötzlich befiel den Roten Platz und die zu Tausenden versammelten Menschen vollkommene Stille. Ein leises Raunen ging durch die Reihen der Soldaten und Zuschauer. Trotzki ist aus dem Kreml getreten. In grauem Soldatenmantel, die spitze asiatische Mütze auf dem Kopf, nähert er sich, gefolgt von Offizieren und Kommissaren, der Tribüne aus Granit, Entschlossenheit und Konzentration auf dem Gesicht, Energie und Sicherheit in den Bewegungen. Trotzki schritt die Front der Regimenter ab. Der Rote Platz erzitterte von den begeisterten Hurra-Rufen der Truppen. Trotzkis Name war von besonderem Nimbus umgeben und sein Erscheinen rief bei den Truppen und den Volksmassen frenetischen Jubel hervor. Trotzki bestieg die Bühne und blickte schweigend auf die Regimenter der Roten Armee zu seinen Füßen. Seine Haltung war aufrecht, selbstbewusst, würdevoll. Ihr entsprechend begann er siegesbewusst und mit weit tragender Stimme flammende Worte unter die Menge zu werfen. Jedem Wort folgte eine Pause. Er schrie, dass ihm von der anderen Seite des Roten Platzes seine Worte als Echo entgegenhalten. Trotz dieser abgehackten und vom Echo unterbrochenen Rede verstand es Trotzki, seinen Worten Kraft, Überzeugung und Witz zu verleihen. Die Zeugen dieses Schauspiels fühlten sich als Statisten der Geschichte selbst. Nachdem Trotzki seine Ansprache beendet hatte, begann der Vorbeimarsch der Truppen. 12 Trompeter gaben das Signal. 10 Orchester spielten gleichzeitig die Internationale. Über dem Platz schwebte der große Ballon. Ja, und um das noch ein bisschen auf die Spitze zu treiben, die Choreografie hatte sich Trotzki und die Inszenierung dieses Nachmittags, wie auch immer, hatte sich Trotzki selber einfallen lassen. Er hatte auch die Mützen, die charakteristischen Mützen gestaltet, hat sie also sich auch als Modedesigner dann entworfen. Und gilt so als vielleicht so Höhepunkt seiner Macht und seiner Ausstrahlung. Das ist interessant, weil in diesem Bericht kommt zum Beispiel überhaupt nicht Lenin vor. Also es war am Ende des Bürgerkriegs sicherlich Trotzki derjenige, der die größte Ausstrahlung hatte in Russland selbst und aber auch darüber hinaus als die Verkörperung der Revolution. Er hat enormen Aufwand betrieben in der Inszenierung. Er hatte eine ihm persönlich unterstellte Elite-Einheit, also eine Leibwache, alle in schwarzem Leder, auch nach Entwürfen von ihm gekleideten Uniformen und Jacken. Er hat diese Propagandazüge angeregt, die also wirklich buchstäblich bis zur vordersten Frontlinie fahren und die jetzt sozusagen alles enthielten, Agitprop, Theater, Reden, die nicht selten er persönlich gehalten hat. Und das alles unter dem Eindruck von unmittelbarer Lebensgefahr. Es war ja ein sehr unübersichtlicher, äußerst blutig geführter Bürgerkrieg. Und Trotzki hat sich dann immer persönlich dann an die Front begeben. Und die Berichte, einen Bericht, und zwar jetzt gar nicht mal von solche, die von ihm in Auftrag gegeben wurden, sondern von beispielsweise amerikanischen, europäischen Kriegsbeobachtern, Kriegsreportern. Großes Chaos an der Front. Er kommt, er hält die Rede. Und so eine hemmungslose, er hält die Rede, die Leute werden erleuchtet und die Regimenter straffen sich, formieren sich neu, er bringt Disziplin in den Laden. Kurzum, also es ist eine wirklich in ihrer Inszenierung und in ihrer Rezeption völlig ungebrochene Heldengeschichte, Geschichte des großen Führers, des großen Mannes. Und die Frage, die sich dabei aufdrängt und das Rätsel, wie konnte das sein eigentlich, dass jemand, der so auftritt, ja innerhalb von wenigen Jahren, es fing eigentlich schon so noch zu Lebzeiten Lenins an, also so 21, abserviert werden konnte. Und auf eine Art und Weise abserviert werden konnte, die ja nicht schmählicher sein kann. Also es gab ja keinen Bürgerkrieg gegen ihn. Es gab keine Solidaritätsstreiks für ihn, als er dann sukzessive, ich weiß gar nicht genau, wann jetzt der Parteiausschluss war, aber 26, 27, also so gesehen ein wahnsinnig kurzer Zeitraum, abserviert wurde. Es gab keine Solidaritätsstreiks, es gibt keine pathetischen Parteiversammlungen, wo dann die Polizei die Leute abräumen muss, weil jeder spricht für Trotzki. Das gab es alles nicht. Er hat keine Hausmacht gehabt, Er hat keine Basis in der Partei gehabt. Und das ist sozusagen schon mal das erste Rätsel. Wie kann das sein? Was ist das für ein greller Kontrast zwischen ja, dieser heroischen Inszenierung, ja, bis halt ins Detail hinein, dass er da sich selber die Choreografie hat einfallen lassen. Das andere Rätsel ist, dass Trotzki ja ab dann einem bestimmten Zeitpunkt eigentlich nichts anderes getan hat, als immer wieder darüber zu schreiben. Also es gibt dieses Buch Die verratene Revolution. Es gibt seine Biografie Mein Leben. Es gibt eine zweibändige Geschichte der Oktoberrevolution oder nicht der russischen Revolution 1917. Er hat sein Buch über die erste russische Revolution 1905 in seiner Ursprungsfassung 1909 erschienen, ein ganz tolles Buch übrigens, auch nochmal neu aufgelegt und verändert, wo er so im Grunde genommen die Revolution von 1905 ja so ganz eng an die von 1917 anrückt, ne? Also so als Auftakt von 1917 bewertet. Das heißt also, er selbst hat nicht wenig Anstrengungen unternommen, Rechenschaft abzulegen über sich, sein Leben, über die russische Revolution, Höhepunkt und Endpunkt und Höhepunkt, auch das auf eine theatralisch grelle, bizarre Weise, ist die Stalin-Biografie von 1940. Und was ist sozusagen das theatralisch grelle daran? Er ist darüber gestorben, er ist ermordet worden, buchstäblich bei der Arbeit an diesem Manuskript. Also er sah, er hatte dann diesen Attentäter empfangen in seinem Anwesen in Mexiko, der Attentäter, der, auch das glaube ich, ich weiß gar nicht, also so tief habe ich mich jetzt, will jetzt keine Trotzki-Biografie, aber der Attentäter hat ja immerhin, glaube ich, 2 oder 3 Überwachungs- und Leibwächterringe ja überwunden. Aus irgendwelchen Gründen hat er also nicht im Kampf, ne, sondern hatte irgendwie so ganz gute Referenzen und wurde nicht durchsucht und hat diesen Eispickel in der Manteltasche. Und er erschlägt also Trotzki und Teile des Manuskriptes sind durch das Blut Trotzkis unleserlich. Also das ist diese makabere Pointe, die irgendwie auch zur Heldengeschichte, ja, also natürlich, wir erzählen keine Heldengeschichten und es ist ja immer eigentlich als Anarchisten und Kommunisten, wie auch immer, kritisieren wir natürlich Heldengeschichten, aber es ist ja eine und es passt zu dieser, dass er also an der Arbeit über den Stalin-Manuskript erschlagen worden ist. Und dann auch so ein Tod, also nicht erschossen, nicht vergiftet, sondern man musste ihm buchstäblich den Schädel spalten. Und dieses Stalin-Manuskript sollte nach den ganzen Arbeiten mal wieder die Verdichtung, die ultimative Selbsterklärung sein, warum sich Stalin durchsetzen konnte. Und das Buch kulminiert in einem theoretischen Fragment, das heißt die thermidorianische Reaktion. Und was man auf jeden Fall sagen muss, selbst in der Übersetzung, ich kann mich da leider nur immer auf die Übersetzungen stoßen, weil ich Russisch nicht spreche, aber ich finde, selbst da merkt man es denen an, dass er ja ein wirklich hervorragender Autor war. Also ich habe auch Abschnitte aus seiner Biografie gelesen und ich habe auch damals, als ich über den Rätekommunismus gearbeitet habe, dafür ist sein erstes Buch über die russische Revolution von 1905 nicht unrelevant. Da stand er ja eigentlich links, sehr, sehr, sehr weit links von Lenin, war ein Kritiker der Partei und stellte sozusagen die Räte als das Primäre und die Partei, wenn überhaupt, als ein Katalysator, um in den Räten Einfluss zu nehmen vor. Aber sie ist eigentlich nur ein Anhängsel der revolutionären Massen. Und da ist also der junge Trotzki ein Rätekommunist avant la lettre, 1909. Und ich muss sagen, ja, er ist ein ganz hervorragender Autor. Man kann es nicht anders sagen. Er hat ein enormes literarisches, schriftstellerisches Talent. Und selbst, und das macht diese, vor allen Dingen diese Schriften zur Selbsterklärung so interessant, weil halt dieses ganze Befangene so deutlich hervortritt. Also hier will jemand das Ende einer Revolution erklären, die er, wir bleiben jetzt in der Erzählung des großen Mannes, die er ja selber durchgeführt hat als Militärführer, als Organisator der Roten Armee. Und wie erklärt er das, ohne, ja, man kann es jetzt vielleicht fast ahnen, ohne eigentlich sich selber darin zu spiegeln. Ne? Also natürlich diese Inszenierung, die ich hier kurz vorgetragen habe von diesem Oktoberplatz, das ist natürlich, was ist daran, also ein Militäraufmarsch, der schon kulturindustrielle Zeichen hat. Ne? Man baut das Feldzelt von Trotzki auf. Ne? Die Inszenierung, der gefolgt, hat ein Gefolge. Es ist doch alles, da würde man doch sagen, das ist doch das, das sind doch alles Bilder, die zwei Jahre später Mussolini kopiert. Also was ist an diesem Auftreten, was hat dieses Auftreten mit proletarischer Selbstbefreiung zu tun? Was unterscheidet so eine militärische Inszenierung von den frühen Bildern des Faschismus und der Masseninszenierung der Nazis? Das ist auch keine ketzerische Frage. In gewisser Hinsicht, das wäre bei aller Hochachtung für diese, auch für diese intellektuelle Selbstquälerei, aber doch auch meine Kritik oder auch meine Unterstellung, dass es das auf jeden Fall gegeben hat. Das ist eine Art untergründige Beziehung in der Inszenierung, in der Ausstellung der Macht, in der Selbstherrlichkeit, in dem Anspruch, die Massen zu formen. So, und er schreibt also über das Verkommen der Revolution, ihr Ende. Er baut sich dann Stalin als diesen großen Gegner auf. Und er kommt mit seiner eigenen Rolle dabei überhaupt nicht klar. Also man merkt, hier schreibt jemand, der auf jeden Fall das intellektuelle Format hat, die Sache zu durchdringen. Also dieser eine Text, die thermidorianische Reaktion, findet ihr mit, den gibt es auch bei Google, über Google-Suche findet man den, hat enorm viele Gedankensplitter, die sehr hilfreich sind, um Stalins Herrschaft zu verstehen. Gleichzeitig widersprechen sie sich und man fragt sich die ganze Zeit, was ist denn mit dir? Welche Rolle hast du denn gespielt? Was ist denn dein Verhältnis eigentlich zu Stalin? Was war denn da los? Was brach denn deine Macht 1920? Ich folge hier einfach mal dem Autor, über den sich auch eine Menge sagen ließ, der in der FAZ eine ganze Seite zum 100. Ich habe das durch Zufall auf dem Flohmarker gefunden, zum 100. Geburtstag von Trotzki. Am 27. Oktober 1879 war der, eine ganze Seite schreiben durfte. Ach ja, und natürlich, um jetzt so das Theatralische nochmal auf die Spitze zu treiben, am 26. Oktober, also einen Tag vor Trotzkis Geburtstag 1917, fand der berühmte Sturm, auch das ja eher eine Operettenveranstaltung, auf das Winterpalais statt. Ja, eine Operettenveranstaltung deshalb, weil dieses Winterpalais ja, oder die sich dort versammelte Nationalversammlung schon gar keine reale Macht mehr hatte. Ne? Also es war sozusagen so Lenin, was sagt Lenin? Es ist schwerer, irgendwie ein Blatt aufzuheben oder ein Blatt wegzufegen, als diesen, in dem Fall war es ja, diesen Putsch durchzuführen. So, und Autor dieses Textes ist, das ist nur ein ganz kleiner Exkurs, ist Günter Maschke, Thüringer Landsmann, soweit ich weiß. Und jemand, der da mal als Jugendlicher in den Westen ging. Und jemand, der wirklich, das ist so das personifizierte Hufeisen, der von ganz links, also vom äußersten, wirklich äußersten linken Rand des SDS, Sozialistische Deutsche Studentenbund, bis nach ganz rechts ging und dann so eine Kultgestalt der neuen Rechten und Leute wie irgendwie Kubitschek und so, die alle irgendwie Günter Maschke und so. Er hat sich immer eine gewisse Unabhängigkeit bewahrt und war in den 70er Jahren Pauschalist bei der FAZ, die ihm dann irgendwann zu links wurde und so. Ja, also es ist ein eigenartiger Mensch, denn aber da will ich mich jetzt gar nicht so, mich selber gar nicht so verstricken. Und dieses Porträt ist trotzdem ganz interessant und auch sehr fair geschrieben eigentlich oder auch natürlich auch affiziert von dieser Heldensaga. Und da schreibt er zum Beispiel Folgendes über diesen Bruch auch 1920. Der Führer des Oktoberaufstandes, der Gründer der Roten Armee und der Sieger des Bürgerkriegs, der mit so präziser wie strenger Methodik dabei war, das Eisenbahnwesen des zerstörten Landes wieder aufzubauen. Das war sozusagen die Aufgabe, die sich nach dem Bürgerkrieg für ihn an, also er war dann auch Kommissar für das Ganze, für die Infrastruktur, versuchte damals zugleich, also 1920, sich die Gewerkschaften zu unterwerfen. Diese angestrebte, Zitat Trotzki, militärisch-gewerkschaftliche Kombination, sein Ausdruck, hätte das Parteimonopol gebrochen, hätte Lenin zum zweiten Mann im Staate degradiert. War die kommissarische, nein, eher die von Lenin geliehene Diktatur Trotzkis dabei, sich in eine souveräne Diktatur zu verwandeln? Fragezeichen. Ja, man muss dazu kurz was kurz was einschieben. Trotzki ist erst nach der Februarrevolution 1917 in die bolschewistische Partei eingetreten. Er bewegte sich zwar im russisch-sozialdemokratisch-marxistischen Milieu, war aber eher bei den Menschewiki, also der sehr stark West-, sehr auf die SPD fixierte Minderheiten-Fraktion zugehörig, die ja lange davon oder eigentlich immer davon ausgingen, dass in Russland nur eine bürgerliche Revolution möglich wäre und dass also Aufgabe der Marxisten es wäre, diese bürgerliche Revolution mit einer gewissermaßen sozialistischen Komponente auszustatten. Aber sie hatten also ein sehr, sehr westlich orientiertes Entwicklungsmodell vor Augen und waren jetzt also nicht bereit, so wie Lenin, schon für Russland eine sozialistische Revolution zu entwerfen oder anzustreben. Und Trotzki kam also sehr, sehr spät erst zur bolschewistischen Partei und damit ist sozusagen ein Rätsel schon gelöst. Er hatte überhaupt keine Hausmacht, hatte also eigentlich gar keine Fraktion, die hinter ihm stand. Und als dann die Partei von Stalin so aufgeblasen wurde, es war eine kleine Kaderpartei und Stalins Trick bestand darin, die Partei also auf voll zu saugen mit Leuten, die dann ihm sozusagen oder seiner Gruppe zuarbeiten würden. Aber selbst unter diesen Bedingungen, also wo man sagen kann, okay, die alten Bolschewiki waren dann eh eine Minderheit nach 1920 in der Partei, aber selbst innerhalb dieser Minderheit der Altbolschewiki hatte er keinerlei Hausmacht. Ne? Und es war also im Grunde genommen Lenin, der ihn tatsächlich lange Zeit, solange er so bei im Besitz seiner gesundheitlichen Kräfte war, protegiert hat. So, deshalb also die von Lenin geliehene Diktatur. Und da schickte sich also Trotzki wahrscheinlich an, zu einem Art modernen Bonaparte zu werden. Wollte Trotzki am Ausgang des Kriegskommunismus, der sein Werk war, dessen Prinzip verewigen? Als Lenin und die anderen bolschewistischen Führer diesen Plänen entgegentraten, als die Militarisierung der Arbeit auf der Basis schrankenlosen staatlichen Zwangs und die Umformung der Gewerkschaften zu Maschinen der Disziplinierung des Proletariats verhindert wurden. Da begann nicht nur Trotzkis Abstieg, sondern auf kurze Zeit wurde die Diktatur eines Mannes verhindert, vor dem sich der größere Teil der führenden Bolschewiken zu Recht fürchtete. Im Klartext, es gab auch bei jemandem wie Stalin, der ja dann das, was Trotzki so vorschwebte, dann auf in den ab Ende der 20er Jahre auf unvorstellbar brutale Weise dann verwirklichte. Es gab wirklich die Sorge, dass also Trotzki sich, also derjenige, der Außenseiter in der Partei, sich zum Alleinherrscher aufschwingt, als Chef über das Transportwesen, das Militär, die Gewerkschaften. Und seine Pläne waren ja wirklich demnach. Das ist jetzt hier in diesem langen Satz so angedeutet, aber er schlug ja tatsächlich eine umfassende Militarisierung der Arbeit vor, also eine komplett flächendeckende Einführung von Zwangsarbeit. Sein Verhalten bei der Niederschlagung des Kronstädter Aufstandes war 1921 war von einer auch abschreckenden Kaltblütigkeit. Also er hat ja wirklich den Aufständigen offen angedroht, dass er sie wie Hunde abknallen, also wie tollwütige Hunde abknallen wird. Und er hat Gefangenenerschießungen, Kriegsverbrechen, muss man nicht groß drüber reden, hat Gefangenenerschießungen angekündigt und sie auch durchführen lassen. Und da war die Sorge groß, kurioserweise auch bei dem, wie er dann später genannt wurde, verdienten Schlechter seines Volkes bei Stalin, dass also wenn man den Trotzki weiter gewähren lässt, sich die Revolution in ihr Gegenteil, in ihr komplettes Gegenteil verkehren wird und man musste ihn irgendwie einzwängen. Und es fing schon unter Lenin an. Lenin hat ihn ja nicht als seinen Nachfolger ausgeguckt, das sollte auch ein Intellektueller werden, der sozusagen seine kriegskommunistische Lektion schon gelernt hatte und davon Abstand genommen hatte, dieser Nikolai Bucharin, ein sogenannter Parteirechter, ja, was auch immer das dann heißt, das hat jedenfalls nichts mit den heutigen Begriffen links und rechts zu tun. Und das wäre jetzt sozusagen schon die erste Antwort, was steht ihm eigentlich entgegen, ihm Trotzki in einer rückhaltlosen Analyse der Oktoberrevolution. Trotzki steht sich natürlich selbst im Wege, er steht sich im Wege, weil alles das, was er Stalin andichtet, also auch zu Recht andichtet oder Stalin halt zuschreibt, bei ihm schon angelegt war. In seinen Vorstellungen 1920. Klar, also es auch hier der Maschke macht dann bemüht sich dann auch nochmal deutlich zu machen, dass es ja schon Unterschiede gab zwischen Stalin und Trotzki und dass man die Gewalt, das ist interessant, ne, für einen FAZ-Artikel, dass man also auch die Gewalt Trotzkis noch viel mehr in dem Kontext des Bürgerkrieges sehen muss, auch in dieser unglaublichen Brutalisierung, die dieser Bürgerkrieg auf alle Seiten provoziert und hervorgerufen hat. Das war alles bei Stalin dann später nicht der Fall. Aber die Ideen, eine umfassende Zwangsarbeit einzuführen, auch das Prinzip regt sich so drüber auf. Er sagt, Stalin gibt die Gleichheit auf. Stalin hat ja dann auch so Schriften schreiben lassen in seinem Namen, in dem dann auch erklärt wurde, also er war, Trotzki hat selber geschrieben, Stalin hat es dann, vielleicht auch dann klüger, hat es dann schreiben lassen, wo dann auch erklärt wurde, warum Einkommensunterschiede absolut normal sind im Sozialismus, weil es geht ja auch darum, dass es so etwas wie eine Avantgarde gibt, die auch natürlich die eine höher qualifizierte Facharbeiterschaft verkörpert und die werden dann mit Privilegien ausgestattet und so weiter und so fort. Und dann sagt Trotzki, das wäre also einer der größten Brüche mit dem Sozialismus gewesen, so offensiv die Ungleichheit zu proklamieren. Aber er hat es ja selber, es gibt also auch Zitate, er hat selber schon, es steckt schon bei ihm drin. Er hat selber schon gesagt, es gibt eine sozialistische Elite, auch eine sozialistische Elite unter den Arbeitern und die muss besonders gefördert werden. Ich kann mal so ein paar Zitate vorlesen. Zum Beispiel lässt er sich dann auch so hinreißen. Also das ist diese Schrift, die ist wirklich hochinteressant, weil so, ich sag mal so, das nicht oder sogar antimarxistische, antimaterialistische auch immer so durchbricht, wenn er so ein Charakterbilder von Stalins entwirft. Und das verträgt sich ja eigentlich überhaupt nicht mit dem doch ja abstrakten System, heute muss man sagen systemisch, systemorientierten Denken des historischen Materialismus. Er schreibt dann über Stalin: Eigenschaften wie List, Unaufrichtigkeit, die Fähigkeit, die niedrigsten Instinkte der menschlichen Natur auszunutzen, alle Stalin. Diese Eigenschaften sind bei Stalin in außerordentlich hohem Grade entwickelt und bilden entschlossen gehandhabt mächtige Waffen im Kampf. Natürlich nicht in jeder Art Kampf. Der Kampf, der geführt wird, um die Massen zu befreien, verlangt andere Eigenschaften. Da muss man jetzt natürlich dran denken, wie er sich da auf dem Roten Platz hat feiern lassen. Verlangt andere Eigenschaften. Dafür aber Männer, gut, das ist natürlich alles auch noch eine extrem männlich geprägte Welt, Männer für privilegierte Posten auszusuchen, sie im Kastengeist aneinander zu schweißen, die Massen zu schwächen und zu unterjochen. Dafür waren Stalins Eigenschaften unschätzbar und sie machten ihn zum Führer der bürokratischen Reaktion. Nichtsdestoweniger bleibt Stalin ein mediokrer Mensch, also das muss er auch mit reinbringen. Ne? Also er überhöht ihn gleichzeitig und auf der anderen Seite muss er ihn ja herabsetzen, will er ihn ja sozusagen auch materialistisch deuten, als reine Ausgeburt dieser Bürokratie. Sein Denken, jetzt weiter Trotzki, sein Denken ist nicht nur beschränkt, es ist auch unfähig, logische Schlüsse zu ziehen. Jeder Satz seiner Rede hat ein unmittelbar praktisches Ziel, seine Rede als Ganzes genommen, aber kommt nie zu einer logischen Struktur. Trotzki ist in diesem Text sehr, sehr hellhörig gegenüber dem Antisemitismus Stalins oder der sich da Bahn bricht. Kann er euch mal eine Stelle vorlesen, Entschuldigung. Jetzt hoffe ich, dass ich die schnell finde. Sonst gebe ich es ungefähr wieder. Also es gab, es ist so ein bisschen so, das Taktieren Stalins ist so ein bisschen so, kennt ihr, ne? Als irgendwie Friedrich Merz gesagt hat, na, ich habe überhaupt kein Problem mit Schwulen, solange sie sich an die Gesetze halten. Ne? Boah, da habe ich ja nichts Schlimmes gesagt, oder? Ja, so, es ist einigermaßen klar, man spielt, man nennt das Vorurteil, kassiert es wieder ein, aber das Entscheidende an dieser Äußerung ist natürlich, dass er überhaupt dieses Vorurteil, also Schwule sind pädophil, dass er das überhaupt ausgesprochen hat. Ne? Und so halt auch Stalin, es gibt eine antisemitische Kampagne gegen Trotzki und Stalin sagt, na also so auf der Ebene, ja natürlich Trotzki ist Jude, aber auf der Ebene wollen wir jetzt aber nicht mit ihm umgehen. Und so, das ist so im Prinzip die gleiche Struktur. So, wir sagen allen, hört her, Trotzki ist Jude, aber wir werden schon anders mit ihm fertig. So. Also da auch andere, also Trotzki hat ja ganz früh auch schon den mörderischen Antisemitismus Hitlers erkannt und auch beschrieben. Schon ganz früh, kurz nach Hitlers Machtergreifung, schon gesagt, das führt nicht nur zum Weltkrieg, sondern der Weltkrieg würde auch zur Vernichtung der europäischen Juden führen. So, da ist er unheimlich hellhörig. Aber dann sagt er auch solche Sätze. Achtung, Stalins Ehrgeiz nahm primitive asiatische Züge an. Also das war eine rassistische Obsession, ne, das schlimme asiatische Russland. Stalins Ehrgeiz nahm primitive asiatische Züge an, also klar, ganz klar rassistischer Satz, die europäische Technik verschlimmerte. Ja, also der Nebensatz ist so zu lesen, nicht die Züge verschlimmern die europäische Technik, sondern umgekehrt. Also da kommt also sozusagen europäisches Technikdenken und primitives asiatisches Denken, so was immer das sein könnte, das wäre sozusagen, das ist die todsichere Kombination, um die Revolution abzuwürgen. Also ein knallharter Rassismus, der eben dabei unterläuft. Keine Frage. Also, wie kriegt er das nun alles irgendwie in eine Erzählung, die nicht, und das war ja auch übrigens sein Anspruch, die nicht auf diesen letztendlich ja völlig albernen Schwanzfechterei, würde man dann heute sagen, albernen Kampf von Mann gegen Mann, der große Mann gegen den anderen großen Mann hinausläuft. Weil genau das wollte ja Trotzki ja nicht. Er hat dieses Buch, diese Stalin-Biografie ja nach den Moskauer Prozessen geschrieben. Und er wollte gerade sich nicht auf das Niveau herabbegeben, einfach so das spiegelbildlich zu reproduzieren, sondern er möchte diese Charakteristik Stalins einordnen in eine materialistische Theorie. Und da greift er auf den Begriff des Thermidors zurück, also auf eine Analogie zur französischen Revolutionsperiode. Das findet ihr mit einem Klick, das ist jetzt also no big deal, was ich euch erzähle, ist also einfach auch nur besseres Wikipedia-Wissen. Die thermidorianische Reaktion, benannt nach dem französischen Revolutionsmonat Thermidor, die haben ja einen etwas anderen Kalender, die wollten ja mit der alten Zeitrechnung brechen und haben deshalb den Thermidor, das ist so ein Sommermonat, Juli, August. Also diese neuen französischen Revolutionsmonate sind auch nicht identisch mit den kalendarischen Monaten. Die thermidorianische Reaktion war eine liberal-konservative Konterrevolution, die einhergeht und sozusagen das dann zum Abschluss bringt mit dem Sturz Robespierres am 27. Juli 1794. Das ist im Revolutionskalender der 9. Thermidor. Das ist aber nicht nur einfach eine klassische Reaktion im Sinne eines Zurückdrehens, sondern ja, eine Konterrevolution. Und eine Konterrevolution ist niemals nur ein Zurückdrehen. Es steckt das Wort Revolution drin, sondern eine Konterrevolution in dieser bürgerlichen Geschichtsdarstellung ist immer Aufnehmen der Resultate der Revolution und sie gewissermaßen gegen eine aktuelle Entwicklung dieser Revolution wenden. Das heißt, diese liberal-konservativen Leute, die Robespierre gestürzt haben, wollten nicht die Französische Revolution beenden, sondern sahen sich in ihrer Tradition, wollten aber gewissermaßen ihren Extremismus, was dann auch der Fall war, beenden, nämlich die Terrorherrschaft, dieses Kopf abhacken und gewisse wirtschaftspolitische Maßnahmen, die es schon dann unter den Jakobinern gegeben hat, zurücknehmen zugunsten der Bourgeoisie. Aber es ging nicht um ein Beenden, ein Aufheben der Revolution, ne? Sondern sozusagen in einer Gegenbewegung, Marx hat es dann versucht, so ein dialektisches Schema dem abzulauschen und hat da, glaube ich, einer ganzen mehreren Generationen von Marxisten auch so eigenartige Flausen in den Kopf gesetzt, Trotzki zum Beispiel. Also in einer Gegenbewegung die Resultate aufnehmen und sie auf ein anderes Niveau bringen. Also dieses berühmte, das dialektischste aller Worte kommt hier zum Tragen der Aufhebung, deshalb, weil es ja diese drei Elemente hat. Ne? Heb für mich ein Stück Kuchen auf, also es hat diesen bewahrenden Aspekt, es hat den durchstreichenden Aspekt, ne? Das Verbot ist aufgehoben worden und es hat aber auch so das ganz klassische, heb den Stift auf, dieses nach oben heben, auf etwas, auf ein anderes Niveau bringen. Ne? Und so ist also in diesem dialektischen Dreiklang ist also die Konterrevolution zu verstehen. Sie streicht etwas durch, sie bewahrt den ursprünglichen Gedanken der Revolution und sie hebt ihn auf ein anderes Niveau. Positiv betrachtet in dem Selbstbild, bei Trotzki gewinnt dieser Thermidor allerdings natürlich etwas Negatives. Also Stalin führt im Grunde genommen diesen Thermidor durch. Dann wäre also in diesem Bild Robespierre. Ist damit irgendwas gewonnen? Ist damit irgendeine Klarheit in dieses merkwürdige Zwielicht gekommen? Ja, in dieses Zwielicht, in dem es auf der anderen Seite ja diese, sagen wir es ruhig offen, faschistischen Masseninszenierungen gibt. Und auf der anderen Seite aber immer wieder bei Trotzki auch diese Anstrengung, sich die Sachen materialistisch zu erklären. Ist der Thermidor eine hinreichende Erklärung, um diesen Vorgang, die Machtergreifung Stalins, zu erklären, oder nur eine weitere Rätselhaftigkeit, eine weitere Verunklarung? Naja, also ich habe es, das ist ja also ein bisschen suggestiv, was ich sage. Ich sehe es nicht so. Es ist faszinierend, aber das Erste, worüber man doch stutzen müsste, warum analogisiert Trotzki, und nicht nur er, das war ein kompletter Zug bei den Bolschewiki, warum analogisiert er den Vorgang mit einer der proletarischen Revolution, mit einer bürgerlichen? Mit etwas, was im 19. Jahrhundert, also nicht nur mit der bürgerlichen Revolution, sondern auch noch, also noch nicht mal das 19., wir reden vom 17., 18. Jahrhundert, sondern auch mit etwas, was ja noch nicht mal eine kapitalistische Basis hatte. Karl Korsch, und hiermit nähern wir uns auch schon dem Langerhans, denn Karl Korsch war der Lehrer von Heinz Langerhans, ist jetzt gerade wieder so ein bisschen im Gespräch, der Karl Korsch. Es gab, glaube ich, sogar hier in Thüringen von der RLS eine Ausstellung. Karl Korsch war 1923 in der Arbeiterfront, SPD-KPD-Regierung, von der SPD verraten, war er Justizminister für kurze Zeit, einen Monat. Er war in Jena, hatte er eine Professur, ist Jurist gewesen, die er, glaube ich, auch nie antreten durfte, oder wenn, dann nur ganz kurz. Und Karl Korsch ist so einer der geistigen Mentoren und Mitgründer des Instituts für Sozialforschung, hat diese marxistische Arbeitswoche zusammen mit Felix Weil geplant. Und deswegen spricht man jetzt wieder etwas mehr über Karl Korsch. Er war, glaube ich, auch Gegenstand dieser marxistischen Arbeitswoche, oder? Gab es auch Karl Korsch-Vorträge, ne? Ja, über ihn. So, und der, ich will aber mich jetzt gar nicht so verstricken. Er ist kein deutscher Trotzki. Karl Korsch war für ganz kurze Zeit eben um 1923 herum so etwas wie der Parteiphilosoph der KPD und ist dann aber auch dann als vermeintlicher oder tatsächlicher Linksradikaler erst kaltgestellt, später ausgestoßen, ausgeschlossen worden. Und er hatte eine kleine Gruppe, dazu zählte der Heinz Langerhans, der damals ganz jung war, Anfang 20. Langerhans ist Jahrgang 1904 und kam mit 19 schon in diese Korsch-Gruppe. Und Korsch ist Jahrgang 1886, also fast eine ganze Generation, mindestens aber eine oder zwei politische Generationen älter. Und Korsch, der Trotzki kannte, jetzt aber auch nicht so eng, aber man kannte sich, hat diese Trotzki-Biografie, die nach dem Zweiten Weltkrieg erst erscheinen konnte, besprochen und ist auch voll des Lobes erstmal von dem Buch und weiß das also auch durchaus zu würdigen. Oder er bringt auch so ein bisschen so ein doppeldeutiges Lob. Ne? Er sagt, wenn wir die Bedeutung dieses Buches und der in ihm enthaltenen gewaltigen Masse an Material in wenigen Worten zusammenfassen müssen, das ist etwas, was Korsch uns überhaupt nicht kann, in wenigen Worten etwas zusammenzufassen, würden wir es als ein großes Buch über die Revolution und die Revolutionäre bezeichnen. Mehr eine Schule für Revolutionäre als ein Stück historischer Gelehrsamkeit. Ja, da klingt es eigentlich schon durch, dass dieses Buch nicht wirklich materialistisch ist, aber dass man in diesem Buch doch eine Menge von dem Selbstbild des bolschewistischen oder eigentlich fast alles über das Selbstbild des altbolschewistischen Revolutionärs erfährt. So, was ist nun die Kritik oder worauf will Korsch hinaus? Er schreibt, ich zitiere ein längeres Er geht nämlich darauf ein, auf das, was ich schon so suggestiv angedeutet habe, kann ein Bild, das man der europäischen Revolution, der frühbürgerlichen europäischen Revolution abgeschaut hat, kann es tauglich sein, erstens für eine proletarische, zweitens für eine Revolution im 20. Jahrhundert. Es überrascht jetzt Korsch, es überrascht, dass der Autor gerade dann, wenn er sich von der lähmenden Verpflichtung frei macht, den Gang der russischen Revolution aus der Sicht der Biografie einer Einzelperson darzustellen und zur theoretischen Analyse des Gesamtprozesses fortschreitet, in jene alten schematischen Konzepte zurückzufallen scheint, die dem Denken aller Revolutionäre des 19. Jahrhunderts durch den Gang der großen bürgerlichen Revolutionen des 17. und 18. Jahrhunderts aufgedrängt wurden. Nun, das ist so. Also Marx hat das so gedacht, ja, es gibt immer einen Thermidor. Aber Marx war ja auch längst nicht der Einzige. Proudhon, der Gegenspieler in Frankreich, hat das genauso gesehen. Ne? Also, dass jede Revolution notwendig ihre Konterrevolution mitbringt. Und die Konterrevolution ist aber dann contre-coeur, also vielleicht entgegen ihrer eigenen Absichten, eine Erfüllungsgehilfin der eigentlichen Intention der Revolution. Also das haben sie, mögen sich da so feindlich gewesen sein wie sonst noch was, aber darin, in dieser Bewertung waren sich Proudhon und Marx einig. Nach diesem Schema, also nach diesem Schema der Revolutionäre des 19. Jahrhunderts, wie sie auf die vor ihnen vorgegangenen Revolutionen geguckt haben, nach diesem Schema hat jede Revolution mit der möglichen Ausnahme der letzten und endgültigen siegreichen Weltrevolution des Proletariats, okay, das sollte schon anders sein, das hat Marx auch gesagt, eine Folge von mehr oder weniger festbestimmten Phasen zu durchlaufen, in denen die zuerst fortschrittliche Bewegung der ansteigenden Phase später in eine niedergehende Phase in eine Art Zyklus zurückgebeugt wird. Ja, das ist also dem Robespierre passiert, der ist abserviert worden. Es war in England bei dem Cromwell, dem großen Revolutionsgeneral, im 17. Jahrhundert der Fall. Der ist dann auch geopfert worden oder geköpft worden. Nach dem Höhepunkt, der nach dem Muster der kapitalistischen Diktaturen von Cromwell und Robespierre vorgestellt wird, kam der Thermidor oder der erste Angriff der Vertreter einer neuen Klasse, die den revolutionären Prozess zu einem schnellen Ende bringen wollte. Diesem ersten, noch in eine revolutionäre Maske gekleideten Angriff folgten dann weitere Entwicklungsphasen, die mit oder ohne Verzögerung durch eine Zwischenperiode großer Kriege zu einer schließlichen Restauration führen musste. Hierbei wird Restauration nicht einfach als eine Rückkehr zum vorrevolutionären System verstanden, sondern als gleichbedeutend mit dem endgültigen Abschluss der Revolution und einem neuen Gleichgewicht der offiziell anerkannten Kräfte der neuen aus der Revolution hervorgegangenen Gesellschaft. Das heißt also, die Revolution hat man sich so vorgestellt, also Marx oder Proudhon und auch wahrscheinlich auch eine Menge kleinere Geister, aber ich glaube auch so Schriftsteller, damals ja weltberühmt, dieser Victor Hugo, Les Miserables, es gab so ein Musical, da kennt man ihn vielleicht heute noch, aber auch ein toller Schriftsteller, hat auch sich Gedanken über die Revolution gemacht. Die haben das alle so gesehen. Und die haben auch zum Beispiel die Revolution von 1848 so gesehen. Oder zum Beispiel in Deutschland auch Ferdinand Lassalle, für den Bismarck die Restauration oder Bismarck war sozusagen das, was Bismarck wollte, in restaurativer Absicht die Resultate von 1848 wiederherzustellen. Einheit Deutschlands, politische Herrschaft des Bürgertums und so. Das war, spukte so den Leuten vor 150 Jahren so durch den Kopf, wie so eine Revolution ablaufen wird. Zumindest solange sie noch bürgerlich ist. So, und jetzt, ich gebe es in eigenen Worten wieder. Jetzt ist es ja so. Also, Trotzki möchte also Stalin zu einem Thermidorianer machen. Gut. Das heißt, Stalin muss als Repräsentant gesehen werden. Hatten wir. Stalin ist der Repräsentant der Bürokratie. Jetzt gibt es aber einen ganz interessanten Satz, der natürlich auch dem Trotzki bekannt war, von Engels, der Bürokratie genial einfach definiert hat. Bürokratie ist der Formalismus eines Inhalts, der außerhalb ihrer selbst liegt. Der Inhalt ist also zum Beispiel die bürgerliche Herrschaft, die aber ist nicht identisch mit der Bürokratie. Die Bürokratie ist sozusagen dieser Formalismus, aber sie ist nicht selber die Verkörperung der Bourgeoisie. Das heißt eigentlich, es ist glasklar, was also bei Marx und bei Engels steht, es ist glasklar, die Bürokratie ist keine eigenständige Klasse, kann es gar nicht sein. Bürokratie ist immer nur eine Verwaltungsrepräsentantin einer anderen herrschenden Klasse. So. Trotzki sagt also, es gibt eine Reaktion, dafür muss es eine Klasse geben, die diese Reaktion ausführen kann. Ja, er sagt das an verschiedenen Stellen, das ist die alte Bourgeoisie, das sind die Kulaken, also den Hass auf die Bauern, die er dann so später in der Ukraine zum Beispiel dann so massenhaft vernichtet wurden. Die Bauernfeindschaft hat er auch voll drauf, der Bauer ist der Gegner. Das ist aber nochmal, das wäre jetzt ein anderes Thema. Also, ja, es sind die Reste der alten Bourgeoisie. Die Leute, die also die Februarrevolution mitgemacht haben, aber nicht mehr die Oktoberrevolution. Es sind die Kulaken und es sind die Leute, die Nepp-Leute, so nannte man sie. Es gab, um das Land, die Wirtschaft ein wenig zu beleben, um auch die Bauern wieder zur Aussaat zu bewegen, eine Öffnung, die neue ökonomische Politik, NÖP, russisch NEP, und das brachte innerhalb weniger Jahre in Russland ein neues Ansätze eines neuen Bürgertums hervor. Also Leute, die vor allen Dingen als Händler Geld machten, als Händler zwischen Stadt und Land oder auch im Transportwesen, ne, wo kommen eigentlich die Waren hin, viel Geld machten, aber auch als Unternehmensleiter, als Manager und so weiter. Und sagt also dann Trotzki, okay, das ist also die neue Klasse. Nepp-Leute, Kulaken, wobei es völlig offen ist, was genau eigentlich Kulaken waren. Die heutige, ich sage es direkt, die heutige Forschung, die heutige Sozialgeschichte geht davon aus, dass das, was Kulak eigentlich war, der Großgrundbesitzer, durch den Bürgerkrieg eigentlich ausgelöscht war. Also physisch auch schon, vernichtet. Und Kulaken wurden einfach nur zum Beispiel Bauern, die mehr als, da gibt es auch eine Definition, mehr als 2 Kühe, mehr als 3 Kühe oder so. Also eigentlich auch arme Leute, muss man auch sagen. Vielleicht auch kleine Bürgerkriegsgewinnler, ne, die sich dann von den erschlagenen Großgrundbesitzern ein bisschen was von dem Vieh abgezweigt hatten oder so. Aber es ist auf keinen Fall Latifundienbesitz, ne? Da bleibt also dann Trotzki auch sehr vage. So, also, Stalin ist Vertreter der Bürokratie. Bürokratie müsste, also der Formalismus eines Inhalts außerhalb ihrer selbst, müsste also Repräsentantin der neuen Klasse sein. Es gab also, sagt Trotzki, eine Art versteckten Bürgerkrieg zwischen der linken Opposition als Repräsentantin des Proletariats auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Leute, die die Interesse haben an einer Restaurierung bürgerlicher oder überhaupt an einer Blüte bürgerlicher Verhältnisse in der Sowjetunion. Der Fehler, der Gedankenfehler, den man Korsch auch aufspießt, ist ja klar, liegt ja auf der Hand. Wenn das wirklich so wäre, das Schema, wieso konnte dann Stalin, der überhaupt keine eigenständige Klasse repräsentiert, der eigentlich nur das Werkzeug einer Klasse war, wieso konnte eigentlich dann Stalin an der Macht bleiben? Wieso fand das alles ohne Parteispaltung statt, übrigens? Und zwar die ganze Zeit über. Im Thermidor hatte oder in den Revolutionen auch bis ins 19. Jahrhundert hinein hatte die Figur, die den Ausgleich also garantiert, also die dann Robespierre ablöst. Oder zum Beispiel der kleine Bonaparte, Napoleon III., der sich dann am Ende der Französischen Revolution von 1848 an die Spitze setzt. Die hatten alle relativ schnell ausgedient. Warum aber eigentlich? Also, nein, ich will mich jetzt nicht verstricken. Ich weiß schon, dass Bonaparte dann ziemlich lange Kaiser blieb. In dem Sinne hatte er nicht ausgedient. Okay, habe ich mich jetzt vielleicht gerade verrannt. Aber bei Stalin ist ja die Frage, warum bleibt er? Was ist das denn dann für eine Herrschaft? Und so sagt dann Korsch, die wirkliche Frage ist, und zu der dringt Trotzki dann eben nicht vor. Die wirkliche Frage ist, warum nach der Vernichtung der letzten Kräfte eines möglichen proletarischen Widerstandes und damit der Zerstörung des unsicheren Gleichgewichtes der sich bekämpfenden Klassen, auf dem ihre eigene Macht bis dahin begründet war, die thermidorianische Bürokratie noch in der Lage war, ihre herrschende Stellung in, wie Trotzki es nannte, einem direkten Kampf für Macht und Einkommen zu behaupten. Also, wenn Stalin eine Aufgabe hatte, eine historische Mission, um diesen äußerst belasteten Begriff zu nehmen, dann bestand ja diese Mission darin, den proletarischen Widerstand zu brechen und gleichzeitig die neue Klasse an die Macht heranzuführen, ohne, den Deckmantel der großen Revolution, der sozialistischen, dabei zu zerren, also ohne sozusagen die Masken fallen zu lassen oder das Spiel irgendwie offenkundig zu machen. Ne? Wenn das also die Aufgabe von Stalin war und wenn er in dieser Aufgabe also Erfolg hatte, warum bleibt er dann an der Macht? Warum kann er, also welche Macht hat er? Der Hintergedanke ist also, oder das, was jetzt Korsch auch so suggestiv damit andeutet, ist, nein, man kann nicht die russische Revolution nach dem Muster eines Thermidors modellieren. Nein, man kann nicht irgendwie eine neue bourgeoise Klasse konstruieren, die sich sozusagen Stalin als Instrument bedient. Nein, es ist nicht möglich, den sozusagen gegen Thermidor zu zeigen, nämlich dem Moment, wo sich sozusagen dann Stalin der bürgerlichen Klasse erledigt. Nun, das hat es irgendwie ja schon gegeben, das ist bekannt, nämlich als Stalin das Ende der neuen ökonomischen Politik verkündet und die Fünfjahrespläne ab 1928 ausruft, von vielen Leuten auch als die zweite Revolution auch gesehen. Gibt auch ein ganz interessantes Buch, Stalins zweite Revolution, nicht von einem Trotzkisten, von einem dissidenten tschechischen Marxisten. Das hat es also gegeben und Stalin nimmt nach 1928 viele Vorgaben, auch da tobt Trotzki, viele Ideen, viele Gedanken, viele Instrumente der sogenannten linken Opposition auf. Was auch Trotzki ganz klar sagt, das hätte ihm endgültig jede Machtbasis und jedes Ansehen gekostet, weil ehemalige Verbündete dann gesagt haben, ja, Stalin macht doch jetzt das, was du vor 6 Jahren wolltest. So, und dann sagt er natürlich, nein, das macht er nicht, er macht das zu brutal, er macht das zu bürokratisch, der macht es nicht gründlich genug. Und dann, also man merkt, dann versucht er so ein bisschen so erbsenzählerisch, korinthenkackerisch dann zu sagen, nein, der macht das alles ganz falsch und so. Aber ich denke schon, dass tatsächlich die Leute, die gesagt haben, ey, Moment mal, der macht jetzt also mit Zwangsarbeit und forcierter Industrialisierung und Zwangsabgaben für die Bauernschaft und Kampf gegen die Kulaken, der macht alles das, was du 1920 wolltest. Also, was ist das Problem? So, also in dem Sinne wendet sich tatsächlich Trotzki, Stalin gegen eine bestimmte Periode, Man kann aber kaum sagen, dass es im Land, auch hier wieder, ja, welche, was haben die eigentlich repräsentiert, dass es überhaupt in dem Land irgendeine Art von Bürgerkrieg oder so gegeben hätte. Also von einem Bürgerkrieg, der von einer bürgerlichen Schicht gegen die proletarische, bürgerlichen Klasse gegen die proletarische geführt wurde. Heute sagt die Sozialgeschichte, ja, es hat eine Art Bürgerkrieg gegeben, es war aber ein ganz anderer. Das war die Resistenz der Bauern, sich diesen Zwangsvorgaben zu beugen. Das hat es gegeben. Es hat einen Krieg gegen das Dorf, gegen die Dorfgemeinschaft gegeben. Es hat auch einen Krieg gegen ethnische Gruppen gegeben. Es ist sicherlich das ist eine ganz andere Diskussion. Ich will es nur mit einem Satz sagen. Das, was in der Ukraine Holodomor genannt wird, hat mit Sicherheit nicht nur mit Sicherheit, sondern ganz klar offensichtlich geschichtspolitische, auch schon vor dem Krieg, geschichtspolitische und auch vor dem Maidan Bedeutung und biegt sicherlich auch eine ganze Reihe von Tatsachen in einem eigenen nationalen Interesse zurecht, sodass dieser Begriff sicherlich sehr zweifelhaft ist. Aber dass es Aktionen gab, die in die Nähe eines geplanten Völkermordes gab, das halte ich für unstrittig. Es betrifft eben aber nicht nur die Ukrainer, also zum Beispiel die Nomaden in der kasachischen Steppe, denen man das Vieh weggenommen hat und die man dann in die Wüste getrieben hat. Also das erfüllt schon. Die haben jetzt keinen Staat wie die Ukraine, die jetzt irgendwie Lobbyarbeit machen kann. Und es erfüllt schon, finde ich, das Kriterium eines Völkermords. Also es hat sicherlich sowas gegeben, eine Art Krieg, aber eben nicht dieser Klassenkrieg, von dem Trotzki hier die ganze Zeit redet, nämlich Bürgertum gegen Proletariat, sondern es hat tatsächlich einen Krieg gegen angeblich unbotmäßige ethnische Gruppen gegeben und gegen die Bauern. Das ist aber nochmal es ist gar nicht so ein anderes Thema. Es wird uns aber jetzt schon stark in die 30er Jahre hineinziehen. Die Tatsache übrigens, dass jemand wie Karl Korsch, der da sicherlich äußerst hellhörig war, 1946 überhaupt nicht drauf eingeht, könnte auch damit zu tun haben, dass so dieses Bewusstsein, der Krieg gegen das russische oder ukrainische oder kasachische Dorf, dass es lange Jahre brauchte, bis das überhaupt so erst in die Forschung dann eingesickert ist. Und natürlich, klar, ganz breit erst nach 1990, als dann auch die Archive geöffnet wurden, zumindest, ich weiß gar nicht wann, das fing schon in den Nullerjahren an, dass Putin die Archive wieder geschlossen hat. Kam eine Menge von wirklich sehr grauenhaften Details, die dann diesen alten Revolutionären wie Korsch und so weiter nicht zugänglich waren, ans Tageslicht. Korsch macht es erstmal ganz knapp, ganz kurz. Manchmal verspricht er, wenn ihr den mal lest, den Korsch, er verspricht immer manchmal mehr oder häufig verspricht er mehr, als er dann am Ende eines jeweiligen Aufsatzes einlöst. Das finde ich manchmal ein bisschen frustrierend in der Lektüre, die ansonsten sehr reichhaltig und sehr scharfsinnig ist. Ich lese ein längeres Zitat vor, ich habe es auch schon ein bisschen gestrafft. Was in Russland nach 1927 tatsächlich geschah, ein Satz noch vorweg. Trotzki hat auch enorme Schwierigkeiten, diesen Thermidor überhaupt zu terminieren, zeitlich festzuschreiben. Also er schlägt immer verschiedene Daten vor. Ja, 1927, ja, 1928, ja, 1925. Da war ich ja noch Chef der Roten Armee, danach nicht mehr und so. Und es gibt aber einen Moment, wo ein Protagonist den Thermidor in Russland sehr klar und sehr deutlich benennt, nämlich Lenin. Und das war Kronstadt. Und er sagt zu Trotzki den sehr prophetischen Satz, also als sie Kronstadt niederschlagen. Und Lenin hat das recht offen auch als eine Tragödie, zumindest subjektiv gesehen. Und er sagt, das ist unser Thermidor. Und es ist völlig verrückt, sagt er, wir machen den selbst. Also so, Robespierre liefert sich selber aus, er wird nicht gestürzt. Er stellt sich selber unter den Galgen. Also, ja, wenn es das gegeben hat, eine Zerstörung der proletarischen Avantgarde zugunsten eines neuen Kompromisses, dann war das nicht Stalin und dann war das nicht 1927, sondern es war 1921, es war die Kronstadtrevolte. Und das ist auch so ein bisschen so ein Bild, weil heute weiß man ja auch, dass Kronstadt kein singuläres Ereignis war, sondern das ganze Land damals auch von Arbeiteraufständen und Streikbewegungen erschüttert wurde. Und es gab nicht nur in Kronstadt Geisel- und Gefangenenerschießungen, aber es ist das bekannteste Beispiel. Was in Russland nach 1927 tatsächlich geschah, jetzt Korsch, kann nicht länger in den traditionellen Begriffen des revolutionären Zyklus verstanden werden. Die erste Phase der russischen Oktoberrevolution hat ihren Höhepunkt, er wiederholt es nochmal, und ihren Thermidor nicht später als 1920-21 erlebt. Nach der Niederwerfung der revolutionären Vorhut in Kronstadt und dem Übergang vom später sogenannten Kriegskommunismus zur neuen ökonomischen Politik hat sich der gesamte Elan der ersten Phase der russischen Revolution um 1927-28 tatsächlich erschöpft. Es gibt jedoch keinen Sturz der Bürokratie, der thermidorianischen, angeblich thermidorianischen Bürokratie und keine kontinuierliche Entwicklung in Richtung einer Restauration. Was geschehen war, war in traditionellen Begriffen, traditionell heißt hier marxistisch, in marxistischen Begriffen ausgedrückt, die Tatsache, dass viele Jahre nach dem Thermidor eine ausgereifte bürgerliche Restauration in einem neuen und im gewissen Sinne nicht weniger revolutionären weltweiten Prozess aufgefangen wurde. Die bürgerliche Herrschaft hatte sich nicht als veraltet erwiesen, sondern durch den Übergang vom Kapitalismus des 19. zum Totalitarismus des 20. Jahrhunderts eine neue Lebensfrist gewonnen, eine machtvolle Verjüngung erfahren. Die originellsten und weitreichendsten Ergebnisse sind nicht durch die gegenrevolutionären Taten Mussolinis und Hitlers vollbracht worden, sie wurden durch Lenins, Stalins und insoweit auch Trotzkis Revolution in Russland eingeleitet und in einer viel unzweideutigeren Weise durch jene zweite Phase der totalitären Revolution in Eurasien, die durch die drei Fünfjahrespläne 28 bis 41 und durch den Zweiten Weltkrieg gekennzeichnet ist, fortgesetzt. Das heißt also, was er hiermit öffnet, was er zeigen will, die russische Revolution müssen wir eigentlich lösen aus einem isolierten Zusammenhang, auf Russland beschränkten Zusammenhang. Wir können sie nur begreifen in einem gesamten globalen Panorama des 20. Jahrhunderts. Und das heißt also auch, sie im Zusammenhang mit den, ja, sagt ihr, gegenrevolutionären Taten Mussolinis und Hitlers zu sehen und, das ist an anderer Stelle, aber auch mit dem sich entwickelnden Monopolkapitalismus amerikanischer Prägung. Das heißt also, dass wenn wir zum Endergebnis kommen oder zum Schluss kommen, uns von Revolutionskalendern lösen müssen, so faszinierend das ist, also wie sie abzulaufen haben, und tatsächlich nach den Entwicklungsbedingungen des Kapitalismus im 20. Jahrhundert fragen. Und was sich dort also herausbildet, ist also, ja, das mache ich zum Abschluss. Das wollte ich nämlich eigentlich zum Anfang machen, aber ich mache es zum Abschluss. Inspiriert hat mich dabei ein kleines YouTube-Video. Ja, es ist also das russische Rätsel, darum ging es eigentlich. Nämlich die Frage, die ja eigentlich alle Linke umgetrieben hat, was war das? Es war ja wirklich die Literatur, wie man die Sowjetunion einzuschätzen hat, ist ja wirklich endlos. Und auch heute gibt es ja nicht mehr unendlich, aber doch viele Veranstaltungen. Und sie sind jedes Mal anders und es wird auch jedes Mal was anderes erzählt. Und da bin ich für mich eigentlich zum Punkt gekommen, manchmal ist gar nicht so sehr die Antwort, die Lösung das Interessante, sondern die Frage. Oder überhaupt, warum gibt es eigentlich das Rätsel. Naja, weil dieses Rätsel eher was über uns verrät und sozusagen über unsere politischen Leidenschaften oder unsere politischen Utopien. Es war ja so, dass sich eigentlich bis 1990 die Linke mehr oder weniger, wenn es um die Sowjetunion ging, und so heterogen die Linke sein muss, so heterogen die Linke war. Und zwar, ich meine jetzt die Linke abseits der Moskau und Honecker oder Ulbricht treuen Linken, befand sich eigentlich die gesamte Linke in sowas wie einem Mondell-Kontinuum, so habe ich es mal genannt, nämlich Ernest Mondell. Ernest Mondell, dem großen, wirklich großer Marxist und aber auch Trotzkist, der sich also auch wundgerieben hat, dieses russische Rätsel eigentlich zu erklären. Und das Interessante an Mondell ist, dass er, wird heute leider nicht mehr gelesen, und hat vielleicht auch zu viel geschrieben und dann gehen die wirklich guten Sachen unter. Aber Mondell war einer der wenigen Belgier mit deutschen Wurzeln, kommt aus einer jüdischen Familie, hat es geschafft, zweimal aus einem KZ zu fliehen und hat sich dann jedes Mal einer neuen linksradikalen, trotzkistischen Untergrundgruppe angeschlossen. Also auch ein sehr, sehr bewegtes Leben geführt. Und er gehörte zu den wenigen Leuten im Westen, die ganz offensiv auf alles, was sich im Osten getan hat, geguckt hat. Und zwar an Aufständen. Also Mondell war ein Anhänger des 17. Juni. Mondell war ein Anhänger der ungarischen Revolution, der polnischen Aufstände. Und ich kenne jemanden, der hat bei ihm Vorlesungen besucht, der hat auch immer mal so Vorlesungen gegeben, hatte Einreiseverbot in Deutschland, von Genscher, glaube ich, persönlich ausgesprochen, dem damaligen Innenminister Dietrich Genscher, weil er als zu gefährlicher Revolutionär galt. Und dann hat man ihn irgendwie in den Kofferraum gepackt und dann ist er über die Grenze gefahren worden und so weiter und so fort. Also alles so Räuberpistolengeschichten, aber irgendwie wohl wahr. Und ich kenne jemanden, der hat bei ihm Vorlesungen besucht und der hat eigentlich die Vorlesungen immer nur erzählt, es ging um politische Theorie, aber er hat immer erzählt, da ist in der Sowjetunion ein Aufstand, da gibt es einen Streik, da sind die Ölarbeiter im Kaukasus gerade. Also er hoffte geradezu, dass der sozialistischen Revolution, an der er nämlich festhielt, für ihn war das Sozialismus, was da drüben herrschte, noch die politische Revolution folgen wird. Und irgendwie steckte die gesamte Linke in so einem Art Mondell-Kontinuum. Dabei finde ich, lässt sich von dieser Seite das Rätsel ganz einfach auflösen. Ich habe auf YouTube, ich bin schon früher drauf gestoßen, ein kurzes Interview mit dem DDR-Chefökonom Gerhard Schürer gesehen. Der war der Leiter der Planungskommission von 1965 bis 1990. Ist tot, mittlerweile auch sehr alt geworden. Und der schlägt, der hatte die Zahlen vor sich und der wusste, okay, das sieht richtig scheiße aus. Und im Mai 1988 geht er zu Honecker und sagt, wir können die Zahlungsbilanz nicht mehr beherrschen. Also er hat überhaupt nichts mit Sozial am Hut, interessiert ihn alles nicht, sondern er sagt, wir können die Zahlungsbilanz nicht mehr beherrschen. Also das heißt, der Staatsbankrott kommt. So, und er schlägt Folgendes vor. Er sagt, Umlenkung der Investitionen in die exportorientierte Industrie. Die DDR hatte eine sehr erfolgreiche exportorientierte Industrie. Sogenannter polygraphischer Maschinenbau, gibt es übrigens noch in Sachsen. Ist dann sozusagen aus der Treuhandmasse als produktiv auch noch ausgeschieden worden. Das kommt aus dem Druckmaschinenbau und der sogenannte, ich bin da auch nicht richtig bewandert, polygraphische Maschinenbau. Da geht es um Maschinen, mit denen man andere Maschinen herstellen kann. So, also Stärkung der Exportindustrie. Absolutes Zusammenstreichen aller Subventionen, bis auf die Grundnahrungsmittel. Stärkung der Bezirke, also mehr Eigenverantwortlichkeit für die Bezirke. Stärkung der Unternehmen, mehr Eigenverantwortlichkeit für die Unternehmen. Und Aufhebung der Subventionen für Mieten, freier Wohnungsmarkt also. Oder zumindest ein sofern regulierter Wohnungsmarkt, nämlich Zulassen eines privaten Wohnungsmarktes. Die Leute könnten also Eigentum erwerben, gab ja auch damals noch Hausbesitzer und könnten das auch eigenständig veräußern. Ja, ich muss ja nicht sagen, was das ist. Das sind kapitalistische Maßnahmen. Also es ist eindeutig, es ist abgelehnt worden. Also Honecker hat ihn als Saboteur beschimpft und als indiskutabel die Maßnahmen. Und den gelehrten Streit, den man jetzt natürlich führen könnte, sind diese Maßnahmen, sind das Maßnahmen einer kapitalistischen Restauration oder sind es tatsächlich Maßnahmen, sie fußen ja auf irgendwas, ja? Sind es tatsächlich Maßnahmen, die eher eine kapitalistische Eskalation, also eine Zunahme kapitalistischer Elemente bedeuten? So, und damit wäre eigentlich sozusagen von der ökonomischen Seite her das Rätsel relativ schnell gelöst. Also ich finde, im Grunde genommen, was da der Herr Schürer dann gesagt hat, klar, kann man natürlich jetzt alles irgendwie natürlich nochmal einordnen, ob er sich da in einem besonders schönen Licht darstellen lassen will und so. Und ich hatte ja schon immer marktwirtschaftliche Reformen im Kopf, man ließ mich nicht, bla bla bla. Und in Wirklichkeit war das gar nicht so. Will ich mal dahingestellt lassen. Aber er liefert ja das sozusagen Geständnis. Es ist Kapitalismus. Und man kriegt die DDR mit mehr Kapitalismus wieder in den Schwung. Die Verkomplizierung besteht darin, dass es sich ja hier um das Werk der Arbeiterbewegung gehandelt hat. Das halte ich für ohne Zweifel. Träger also dieses Regimes oder Träger der Regimes und auch sozusagen die Leute, die dieses Regime erkämpft haben. Es war ohne Zweifel die Arbeiterbewegung, mindestens die in der Sowjetunion. Und dadurch entsteht so dieses eigenartige Zwielicht, das man aber auch so auflösen kann, dass die Arbeiterbewegung im 20. Jahrhundert, und das ist nun die aktive Kritik, und ich glaube, darum möchte ich dann vor allen Dingen, darum soll es dann bei dem Workshop gehen, die Frage, wie es sein konnte, dass die Arbeiterbewegung im 20. Jahrhundert, die ohne Zweifel auch ihrem Selbstverständnis nach natürlich antifaschistisch war, ist überhaupt keine Frage, aber Vorschub leisten konnte bei der Etablierung von Regimen, die ja vor allen Dingen in erster Linie, klar, also aus guten Gründen, richten wir den Blick heute auf andere, aber die erste Tat all dieser Regime vor der Vernichtung der Volksfeinde war ja die Zerstörung der Arbeiterbewegung. Das trifft auf die Sowjetunion zu, in den Jahren rund um und nach Kronstadt. Aber nicht nur. Also ich meine, es gibt ja, auch das hat die Sozialgeschichte auch ganz gut mittlerweile belegt, dass es ja schon 1918 regelrechte Feldzüge gegen unabhängige linksradikale Gruppen gab. Also Anarchisten und linke Sozialrevolutionäre wurden ja wirklich physisch verfolgt. So, aber Mussolini, Hitler, Mussolini 22, 23, 24, Zerschlagung der Arbeiterbewegung, Hitler 33, 34. Es gelingt auch alles relativ reibungslos, auch das ein großes Fragezeichen. Und nach der Zerschlagung der Arbeiterbewegung in Deutschland ist dann der Weg frei, die Bahnen für das große Vernichtungswerk, was dann in den nächsten Jahren dann kommen sollte, zu stellen. So kurz der Überriss, der Überblick, der Abriss mit der schillernden Figur Trotzkis im Mittelpunkt. Ich habe viel über Korsch, gar nicht so viel über Langerhans geredet, wobei sehr viele Gedanken, zumindest jetzt immanent, Langerhans-Gedanken sind und was sozusagen jetzt sein, ich könnte jetzt auch noch, aber dann wird es alles viel zu lang dauern, ich könnte jetzt auch noch seine Einschätzung dazu vorlesen, das mache ich jetzt nicht, aber das können wir dann irgendwie morgen nachholen. Und dann wär's das jetzt. Ja, danke für eure Geduld.